Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Krähennest. Mein Name ist Britta Stephan und ich sitze heute Abend hier zusammen mit dem Joschi Bär von der AG Familienpolitik, der uns heute mal ein bisschen was über die AG und über Aktuelles erzählen möchte. Hallo Joschi Bär. Ja, hallo. Joschi Bär, warum haben wir uns denn heute hier getroffen? Was ist denn da los im Moment? Ja, wir haben vor kurzem oder jetzt am Wochenende war das ja relativ viel gehört, wie viel Milliarden von Euro in der Familienpolitik wohl landen würde. Und da haben sie es ja schön brav die Mäuler alle zerrissen. Die AG-Familie hat auch eine Pressemitteilung dazu geschrieben, die leider nicht so ganz durchgekommen ist. Aber ich wollte halt jetzt mal den Weg nutzen, um den Leuten mal zu erklären, wo die angeblichen 200 Milliarden bleiben, die immer so schön in die Presse getragen. Ja, und wo bleiben die? Ja, also es ist ganz interessant. Die Politik hat ja erzählt, wir hauen da 200 Milliarden in Familienförderung rein. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Weil wenn man so mal pauschal durchrechnet, dann müsste jedes lebende Kind in Deutschland ungefähr so 1,5 im Monat kriegen, um diese 200 Milliarden zu erreichen. Und jeder, der schon mal ein Kind hat oder hatte, weiß, das ist nicht so. Und wenn man die Zahlen mal ein bisschen aufschlüsselt, dann merkt man relativ schnell, dass vielleicht ein Fünftel der Summe, die genannt wird, ein Realtransfer ist von Geldern in die Familie. Und dann sagt man auch mal so, ja, die Kinder kriegen ja ihre Kindergeldsachen und alles. Ja, kriegen sie. Aber die meisten unterschlagen da drin, dass mehr wie die Hälfte dieses besagte Kindergeld eigentlich eine Steuererleichterung ist. Und zwar eine Steuererleichterung für die unteren Lohngruppen. Weil der Kinder hat und kein Kindergeld kriegt, kann den Kinderfreibetrag nutzen. Und der ist für Gutverdiener definitiv lukrativer wie diese 184 Euro pro Kind, die zurzeit anstehen. Also sind da die Leute, die tendenziell besser verdient sind, auch nochmal wieder besser gestellt dadurch? Ja, also die sind weitgehend bestellt. Die haben viele von diesen Transfermilliarden, die gehen definitiv nicht in Richtung Kinder, so wie sich jeder das vorstellt, wenn einer denkt, Familie, ja klar, ne, Ehe, Kinder, und die kriegen richtig 200 Milliarden, die sind an der Sonne. Nee, es geht Sachen in Witwenrenten, es geht Sachen Transferleistungen in irgendwelchen Kassen wegen Rentenbeiträge und Kinder sind ja beitragsfreien Krankenkassen. Das wird auch quersubventioniert mit mehr Milliarden, als die Kinder im Endeffekt halt kosten. Und solche Sachen, also im Endeffekt, wenn man sich das so alles aufschlüsselt, gibt es ja einmal Familien, einmal Eheleistung, wo natürlich wieder das Ehegattensplitting angesprochen wird, was aber auch im Endeffekt nur wieder für Besserverdiener vom Vorteil ist. Also Ehegattensplitting für normal verdienende Leute ist nicht unbedingt eine effektive Steuererleichterung. Je mehr Geld man verdient, desto besser ist das. Und genauso fallen da auch Sachen rein wie der Ehepartner. Der ist ja bei der gesetzlichen Versicherung beitragsfrei. Und da denkt man, ja, okay, das ist eine Familienförderung. Nein, das ist wieder eine Familienförderung für Reiche, weil wenn unser Realeinkommen durch zwei geteilt würde und davon die Rentenversicherung jeder zahlen müsste, würden wir weniger zahlen und auch Krankenversicherung. Wenn aber ein Besserverdiener diese ganzen Versicherungen mit seinem Realvermögen durch zwei zahlen müsste, dann müsste der kräftig drauflegen. Und das zieht sich durch diesen ganzen 200 Milliarden durch. Ich könnte ja noch zig Beispiele nennen, wo Familie eigentlich nur oben als Begriff steht. Und warum ist das jetzt also in den letzten Tagen und Wochen so hochgekocht? Ja, also es kocht die letzte Zeit ja niederschwellig. Jetzt hatten wir ja vor kurzem diese Sorgerechtsdebatte. Das ist ja in Deutschland ganz krass, dass wenn du nicht gerade verheiratet bist, ein entrichteter Vater bist. Und bis vor kurzem war das ja so, dass du ja bei der Mutter bitte, bitte machen musstest und die sagt, ja, okay, da könnte man Vater sein, der kriegt mal Rechte. Oder sie sagte, nee, ich will die nur den Zahlen haben, dann hat halt keine Rechte. Da wollte der Staat gegensteuern, aber das wollte er jetzt nicht unbedingt machen, weil er das so gut fand, sondern ja, das Bundesverfassungsgericht hat es erzählt, EU, unser höchstes Gericht, hat gesagt, also Deutschland, das macht er nicht weiter, sonst überlegen wir uns was. Ja, und dann hat die Politik gesagt, naja, dann müssen wir ja mal was machen. Das hat sie uns auch als Begründung in den Gesetzesschriften reingeschrieben, also dass es nicht initiiert wurde, um den Vätern ein besseres Leben gegenüber ihren Kindern zu geben oder mehr Rechte. Nein, wurde genau reingeschrieben, wir sind dazu gezwungen, weil die Gerichte das wollen. Ja, der Wille war gut, das Ende war schlecht. Da könnte man sich jetzt auch die Mäuler drüber zerreißen. Ich sage immer, beim Sorgerecht, und das sagt auch die ARD Familie, da haben wir uns lange drüber unterhalten. Es ist immer so, man sollte den Leuten erst die Rechte geben. Dann hat man die Möglichkeit, wenn sie die Rechte nicht gebrauchen oder missbrauchen, die ihn wieder zu nehmen. Und dazu zählt bei uns auch das Sorgerecht. Also wenn ein Vater als Vater festgestellt wurde, wie man das auch immer sagt, ab Geburt oder Vaterschaftstest und so weiter, sind wir der Meinung, dass sie das Sorgerecht halt kriegen sollen. Und danach halt, jeder denkt halt, Sorgerecht ist was Schönes. Nee, das sind eigentlich mehr Sorgepflichten. Ne? Also im Sorgerecht hat man eigentlich, ich glaube, 4 oder 5 Rechte und der Rest sind alles nur Pflichten. Also das ist auch wieder so ein Wortbegriff, der halt gerne benutzt wird, um zu sagen, ja, ihr habt was Schönes bekommen, aber ist es leider nicht. Naja, daraufhin hat ja auch vor langer Zeit, ich glaube, das war schon die Vorgängerregierung, irgendwann mal ein Gutachten über die ganzen Familientransferleistungen ja einen Auftrag gegeben. Wenn man sich dann mal die Firma anguckt, die das gekriegt hat, ja, eine Firma, die eigentlich normalerweise Firmen berät, um die wirtschaftlicher zu machen. Da gibt also die Regierung oder besser die Vorgängerregierung ein Gutachten hin, um über Familien Transferleistungen, irgendwelche Gutachten zu erbringen. Ja, und das ist halt die letzte Zeit aufgekocht. Sind Zwischenberichte aufgetaucht, wo drin steht, 200 Milliarden in Sand gesetzt. Das einzige Gute an denen sind vielleicht mal die Förderung für die Kitas. Was heißt Förderung für die Kitas? Was passiert da? Ja, es geht im Endeffekt in diesem Gutachten darum, dass das Einzige, was als gut betitelt wird, dieser ganzen U3-Ausbauten sind und Mutter ganz schnell wieder Animalog und Steuer zahlen und die Kinder werden vom Staat erbrochen. Das steht da, wenn man sich das Gutachten mal durchliest, im Endeffekt als einziges gut bewertete Familienförderung da. Kann man natürlich jetzt genau sehen, wie polarisiert das ist. Also es ging nicht darum, irgendwie Transferleistung für Familien für gut oder schlecht zu befinden. Nein, es ging darum, wie quetschen wir die Familien aus, damit die schnell wieder an die Arbeit gehen und Steuern zahlen. Ne? Da wird zum Beispiel auch das Kindergeld angebracht. Das ist ja total uneffektiv. Verschieben wir jetzt eigentlich auch, dass das Kindergeld ja mehr wie die Hälfte eigentlich nicht das Kindergeld nach Zahlung ist, sondern es ist einfach ein Kinderfreibetrag, der für niedrige Lohngruppen bezahlt wird. Ne? Also nicht jedes Kind kriegt Kindergeld. Nur die Leute, die halt weniger Geld bekommen, kriegen Kindergeld. Die anderen nutzen den Kinderfreibetrag. Und wenn man dann halt sich die 200 Milliarden immer wieder weiter anguckt und auch wie die bewertet wurden, ja, die Wirtschaftslobby hat definitiv auch ein paar Euro in den Vertrag reinbezahlt, damit die relativ alle schlecht reden. Anders kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass die so polarisiert schlecht über die Familienförderung reden. Dann hat man auch die letzte Zeit von vielen wieder gehört, ja, so eine Art Umverteilungsdebatte. Ah, wir wollen wieder alles in Frage stellen. Ne? Ehegattensplitting voll weg, brauchen wir nicht. Und dies und jenes. Okay, Piraten sind auch gegen Ehegattensplitting. Aber die sagen, das Geld, was dadurch eingespart wird, sind ja auch 10 Milliarden, die sollen als Familienförderung eingesetzt werden und nicht als Umverteilungsdebatte nach dem Motto, das ist schlecht, das kommt weg. Und die Familien kriegen dann halt noch. Also im Moment ist es, wenn dann eher so angedacht von der Politik, dass es halt wegfällt, ohne dass es einen Ersatz dafür gibt. Ja, also bis jetzt ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass irgendwelche ja Leistungen im Endeffekt umgeschichtet wird. Nein, die sollen gestrichen werden, weil sie halt populistisch sich schön anhören. Ehegattensplitting, den viele gehen also weg damit und eindeutig verkehrt. Weil wir brauchen eine gewisse Vergünstigung für Kinder, weil wir wissen seit, ich glaube, das war 1957, wo wir diese große Rentenreform hatten, ja, da wurde im Endeffekt etwas in Deutschland gemacht, was es nicht so in allzu vielen Ländern gibt, nämlich der Generationsvertrag aufgelöst. Der Generationsvertrag war früher immer so, hast du Kinder, warst du an der Sonne. Und ab dieser Rentenreform wurde im Endeffekt die Rente nicht mehr an Anzahl der Kinder und sonstigen Leistungen berechnet, nein, sondern an dein Realeinkommen. Und ja, ab da, muss man sagen, gab es einen Knick für Familien. Ab da wurden Kinder nicht mehr als soziale Versorgung im Alter angesehen, sondern die Familien wurden nach und nach immer weiter belastet und Kinder waren ab da immer nur ein Kostenfaktor für eine Familie. Klar, Ich sehe meine Kinder nicht als Kostenfaktor, aber es ist ein reales Verlustgeschäft, wenn man Kinder hat. Man sagt natürlich, mache ich gerne, mache ich auch. Aber wenn man das auf den wirtschaftlichen Bereich sich halt anguckt, ist es ein Verlustgeschäft. Ja klar, Kinder kosten einfach Geld, ne? Ja, und die kosten relativ viel. Also wir hatten jetzt in AG Familien vor kurzem das Thema Kindergrundeinkommen. Wie hoch müsste das sein? Und selbst wenn man jetzt alle Zahlungen, die wirklich in eine Familie reinfließen, für Kinder rechnet, kommen da so gerade mal 400 Euro an, ne, pro Kind. Jeder, der ein Kind hatte, weiß, 400 Euro Kind passend ist zu wenig. Andere, die keine Kinder haben, sagen, wow, die haben wieder richtig viel Geld kassiert. Nee, also wir sind dabei, also den Bereich definitiv über 500 Euro anzusiedeln, weil Kinder halt so viel kosten. Und man kann jetzt nicht nur sagen, die kosten, weil die durch die Gegend gefahren werden, kosten auch, weil man da die größere Wohnung braucht, die brauchen Kleidung, Essen, alles drumherum. Man braucht jetzt ein größeres Auto, wenn man Kinder hat. Und das sind alles Kosten, wenn man die zusammenrechnet, dann kommt man weit in Euro. Und naja, da gab es dann vor kurzem bei uns diese Kindergrundeinkommen-Debatte. Die war dann hinterher auch im dicken Engel relativ heiß diskutiert. Da kam auch wieder die Ecke des Sozialneides. Ja, warum soll ich für Kinder anderer Leute bezahlen? Und da geht es immer ganz einfach klar, weil du hinter die Rente von den Kindern bekommst, weil die zahlen das nämlich ein und nicht du. Auch wenn der Staat in der Hinsicht auch schon wieder eine gewisse Umverteilung macht, dass man eigentlich schon fast wieder für seine Rente selbst aufkommen muss. Wieso das? Ja, wir haben ja relativ viele Sachen. Früher hieß es ja, Kinder zahlen die Renten der Eltern. Heutzutage musst du dich ja teilweise schon privat versichern, dass du hinterher eine Rente bekommst, von der du leben kannst. Also wenn ich so überlege, ich werde rein rechnerisch 50 Jahre gearbeitet haben, wenn ich in Rente gehe mit 67. Wenn ich dann überlege, was ich da an Beiträge einbezahlt habe für die gesetzliche Rentenversicherung, dann weiß ich, da kriege ich relativ wenig von. Und deswegen muss ich mich halt privat versichern. Und allein um diesen demografischen Wandel abzufangen, hat die Politik im Endeffekt gesagt, naja, du musst dich halt privat versichern. Im Gegensatz natürlich, wenn du dann überlegst, dass ein Politiker, wie war das, 2,5% pro Jahr von seinem Nettoeinkommen als Rente kriegt, ich glaube, war so viel, ne? Kann man sich ja relativ schnell ausrechnen, wann die an die 100 kommen, nicht nach 50 Jahren. Genau, ich lese gerade, 1957 war das mit der Rentenreform und der Kopplung an die Erwerbsarbeit. Also da fing das halt an, dass Familien in Anführungsstrichen verarmen dadurch, dass sie Kinder haben und mehr Kinder haben. Jetzt, was mir so gerade einfällt, was ja jetzt auch relativ aktuell ist, Betreuungsgeld, solche Sachen, U3-Ausbau. Und da sind auch schon wieder Sachen im Umlauf, die nicht unbedingt als gut zu heißen sind. Also klar, Betreuungsgeld nach dem Motto, du schickst dein Kind in den Kindergarten, kriegst dann 100 Euro. Ist auch wieder eine zweispaltige Sache. Klar, die sparen da 900 Euro drum, weil rein rechnerisch ein Kindergartenplatz mit 1000 Euro pro Kind pro Monat berechnet wird. Dann zahlen die lieber weniger und sparen Geld. Sagen das hinterher, wir haben wieder richtig viel Geld ausgegeben, aber im Endeffekt haben sie wieder Geld gekürzt. Ja, und Sachen, ich sag mal, dieser U3-Ausbau und diese gesetzlichen Sachen, Verpflichtungen, die sie sich halt selbst erlegt haben, die ziehen auch manchmal relativ seltsame Züge. Also ich weiß jetzt direkt aus zwei Fällen, dass selbst Tagesmütter aus Familien abgezogen wurden, nur um irgendwelche U3-Gruppen zu betreuen, um nicht in eine Gefahr zu kommen, irgendwie verklagt zu werden. Und das sind, wie gesagt, wieder solche Sachen, ja, typisch Politik. An Familie denkt keiner, nur an Verpflichtung. Das ist, glaube ich, auch im Moment ein Problem, dass denen auch einfach die Leute fehlen, ne, die da die U3-Betreuung tatsächlich machen sollen. Ja, denen fehlen die definitiv. Diese U3-Betreuung ist sowieso auch eine heiße Debatte. Viele sagen, schick deine Kinder, wenn es geht, mit einem Monat in eine Krippe, dann kannst du mal lohnen und Geld kriegen. Andere sagen, ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich die ersten 3 Jahre mich um die Kinder kümmere. Man darf eigentlich auch nicht vergessen, Kinder brauchen Eltern und nicht nur Bezugspersonen. Also das ist so eine heiße Sache, die zurzeit forciert wird, dass den Eltern eingeredet wird, ihr seid schlechte Eltern, wenn ein Kind nicht mehr Kita ist. Nein. Früher war das gut, wenn man sagte, okay, so 1-2 Jahre vor der Schule schicken wir sie in eine Kita und dies und jenes, dann könnte ich dran gewöhnen und war auch in Ordnung. Heutzutage sagt man am besten gestern. Und man muss schon vor der Geburt einen Platz haben. Das ist aber auch wieder so, ich sag mal, von der Wirtschaft forciert, dass man dieses schlechte Gewissen den Leuten einredet. Nichts dagegen, dass man arbeiten geht, und es gibt auch viele, die machen das gerne. Viele, auch ich, gehe eigentlich immer mit schlechtem Gewissen arbeiten, weil ich weiß, ich gehe zu viel arbeiten. Ich kriege dafür zwar nicht unbedingt wenig Geld, aber ich gehe definitiv zu viel arbeiten. Mit allen Sorgen und Problemen, die da dran hängen. Auch mit einer sogenannten Vernachlässigung meiner Kinder, weil ich halt keine Zeit dafür habe. Naja, schön wäre ja, wenn Eltern einfach für sich entscheiden könnten, wie sie es mit ihrer Familie, mit ihren Kindern handhaben können. Und dass der Staat die dann halt so unterstützt für das Lebensmodell, dafür, dass sie sich entschieden haben. Das wäre ja so der Optimalfall, ne? Ja, das ist auch ein Optimalfall, was in der Familienpolitik der Piraten schon lange in unserem Familiengrundsatzprogramm drinsteht. Die freie Wahl, wie man halt seine Kinder erzieht, die freie Wahl von Lebensmodellen und so weiter. Wobei ich bei Lebensmodellen jetzt noch mal kurz den 17.02. mit dem Ali reinschmeißen möchte, wo ich dann halt den dicken Engel mit ihm über Familienmodelle und wie wir aussehen diskutieren. Ja, also auch in Bezug auf homosexuelle Ehe und so weiter. Ja, und zwar ist es ja heutzutage relativ traditionell, auch durch die Kirchen forciert, dass man heiraten muss und dass eine Ehe ist, die dann halt befolgt ist und gut ist. Das wollen wir gar nicht abschaffen. Also wenn einer sagt, ich möchte heiraten, egal welches Geschlecht, manche sagen auch egal wie viele, aber egal welches Geschlecht halt gerade heiratet, muss den natürlich eine gewisse soziale Abwicklung geben den anderen Partner, wenn nicht gerade beide arbeiten. Und in Deutschland ist es ja zum Beispiel auch bei Schwulenpaaren so, man kann zwar seine Lebensgemeinschaft eintragen, hat im Endeffekt alle Verpflichtungen, aber kaum Rechte. Ne? Also die können gar nicht heiraten so und so weiter. Nein, die können eine Lebenspartnerschaft eintragen, haben alle Unterhaltspflichten und was man sich so vorstellt, aber so, wie man sagt, so Witwenrenten und sowas gibt es in diesem Bereich gar nicht. Das ist auch wieder von unserer Politik sehr schön eingestielt. Zahler bestimmen und den hintereinreden, das wäre gut. Nein, also wir wollen auch über Familienmodelle reden. Dazu gehört ja einmal das ganz normale, biologischer Vater, Mutter, Kind. Das ist ja das, was früher gerne gemacht wurde, aber heutzutage hat man ja immer mehr Alleinerziehende oder unverheiratete Eltern. Ich sag mal, sehr oft ist das ja, ich glaube, bei 75% der normalen unverheirateten Eltern, wo halt Kinder entstehen oder gewollt sind, die bleiben auch lange zusammen. Da passiert auch nie wieder ein Problem. Und bei den anderen, so in den ersten 1-2 Jahren, halt es dann, wenn es überhaupt so lange dauert. Manche ist auch schon nach der Geburt die Sache erledigt. Aber da gibt's stundenlang, können wir darüber reden, weshalb, weswegen und so weiter. Die AG Familie hat darüber mal ein sehr ausführliches Bett geschrieben, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Aber das wird hier den Rahmen sprengen. Ja, zu dem, was jetzt aktuell gerade so in den Medien ist, gibt's ja sicherlich auch schon Positionen der Piraten beziehungsweise Arbeitsstände zumindest der AG Familienpolitik. Wie sieht's denn damit aus? Ja, also Position, ja. Also wir fordern einmal dieses, andere sagen BGE für Kinder, wir sagen Kindergrundeinkommen, wir sind damit ja auch nicht alleine. Das ist eine der Positionen, die wir also bevorzugen, weil das Geld halt direkt dahin fließt, wo die Kinder sind. Die Diskussion da drin läuft natürlich mal wieder in Richtung Sozialneiddebatte. Was machen die armen Hartz-IV, Eltern und Mütter, die das dann versaufen, das Geld, oder Zigaretten verkaufen? Ist immer ein Killer-Argument, zieht immer, führt immer wieder zu Streit. Und die geben das doch alles nicht für Bildung aus und so weiter. Da sage ich immer, ist schon schlimm genug, dass die Eltern gezwungen sind, ein bisschen von ihren Kindergeldern abzuzwacken, um über die Runden zu kommen. Das zeigt schon, wie schlimm unser Staat in der Hinsicht eingestellt ist. Und es gibt bei diesem Kindergrundeinkommen viele Modelle. Einmal welche mit Bildungsgutschein und dies und jenes und welches. Aber das sind auch schon wieder Bevormundungen der Eltern. Wenn man sagt, jetzt gebe ich dir 500 Euro, du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst, das sage ich dir erstmal. Also die Piraten möchten eigentlich eine direkte Transferleistung für die Eltern als Geldleistung von dem Staat im Endeffekt, also im Endeffekt von der Solidargemeinschaft, um halt die Erziehungsaufgabe besser durchführen zu können und nicht nur ein Armutsrisiko beim 2 oder mehr Kindern zu beraten. Das ist also auch so die Kernforderung, die zu dem passt, was aktuell gerade diskutiert wird. Ja, es hängt immer davon ab, wer diskutiert. Wenn du die ganzen Sozialverbände hörst, wollen sie mehr Geld in die Kinder reinstecken. Und wenn die Politik hörst, ach komm, wir schaffen alles ab, das geht sowieso nicht. Das sind nur so 2 Positionen. Piraten sind da in der Hinsicht ja eigentlich pro Familie eingestellt und eigentlich schon liberaler, wie man sich das eigentlich vorstellt. Also wir haben auch in unserem Grundsatzprogramm relativ allgemein, aber relativ viele Sachen, die eigentlich auch den staatlichen Einfluss auf Familien abschaffen möchte. Da fällt mir gerade wieder so eine Zahl ein, und zwar haben wir ja wieder unsere 200 Milliarden, die in Familienleistung gehen. Davon ging, glaube ich, 5 Milliarden so die Ecke, war das, glaube ich, allein in Heimaufenthalten für Kindern. 5,3 waren das, glaube ich, genau. Also die nehmen den Eltern die Kindern weg und stecken die ins Heim. Dagegen muss man aber sagen, gibt es ja immer noch dort diese Art Jugendhilfeförderung, die man ja auch haben kann. Also eigentlich etwas, was auch laut Gesetz davor geschaltet werden muss, bevor die Kinder halt ja in Obhut genommen wird, wie das so schön heißt. Ja, was ist da rausgekommen? 460 Millionen gehen in dieser besagten Jugendhilfe rein und zig Milliarden geht in Richtung Heimaufenthalt. Man könnte sarkastisch sagen, da hat die AG Familie vor kurzem auch ganz böse mal darüber berichtet, die Heime werden jetzt oder haben die Möglichkeit, indem wir in diesen Jugendhilfeausschüssen sitzt, ihr Geld selbst zu bewilligen. Wir hatten jetzt vor kurzem in NRW mal eine kleine Anfrage, wie das dann aussieht, Heimaufenthalte und dies und jenes. Und es ist etwas ganz Gemeines aufgefallen, was viele wahrscheinlich nicht wollten, dass da, wo viele Heime sind und viele Heimplätze sind, auch anscheinend eine höhere Bedürftigkeit existiert. Das aber nicht unbedingt nach Anzahl der Kinder oder Flächen und so weiter. Also es war nicht eine Möglichkeit, das zu begründen, sondern es gab da einfach ein Heim mehr und das war voll. Keiner konnte erklären, warum. Und das sind auch solche Sachen, wo der Staat immer wieder in Familien eingreift und eingreifen kann. Ja, und da hat die Piratenpartei sich eigentlich auch extrem gegen positioniert. Also lieber helfen, wie wegnehmen, weil das Schlimmste, was man Kind antun kann, ist, die Eltern wegzunehmen. Egal, wie die Eltern sind, wenn die nicht der Bringer sind, kann man immer noch die Möglichkeit genießen oder halt fördern, den Eltern helfen. Nicht gleich sagen, ach, ihr seid unfähig, das Einfachste ist Kind weg. Dieses mit der Heimunterbringung ist also auch ein Ergebnis der kleinen Anfrage, die gestellt worden ist. Ja, also es ist im Endeffekt initiiert worden, auch durch die AG Familie. Wir hatten mit dem Landtag NRW vorher ein bisschen viel geredet, also meine Wenigkeit war auch da gewesen, hatte ein bisschen die Problematik aufgezeigt und das passte auch relativ aktuell zu dem, was gerade im Landtag lief. Daraus entstand halt so eine kleine Anfrage darüber. Wir wussten vorher schon, dass es in Deutschland gerade Heimunterbringung und solche Sachen extremste Probleme gibt. Und da komme ich jetzt wieder zu einem Themengebiet, worüber die AG Familie auch lange diskutiert hat, und zwar Macht der Jugendämter. Was viele also nicht wissen, dass das Jugendamt im Endeffekt eine kommunale Behörde ist. Eine kommunale Behörde, die keine Behörde hat, die da drüber steht. Das heißt also, wenn das Jugendamt in der Stadt halt angegliedert ist, ist der Bürgermeister der Weisungsbefugt, ja eigentlich der Höchste, der da überhaupt Weisung Richtung Jugendamt schicken kann. Alles darüber darf halt nichts erzählen. Es gibt auch im Endeffekt nur das Verwaltungsgericht, was dem Jugendamt ja irgendwas vorschreiben könnte und so weiter. Also die sind relativ rechtsfrei, auch wenn sie das nicht gerne zugeben, noch in ihrem Wirken rechtsfrei. Und, das Problem bei dem ist, na, es gibt viele schwarze Schafe. Also du hast bei den Jugendämtern viele Leute, die genau wissen, mir kann keiner was. Ich kann also mit allen Mitteln meine Ziele durchsetzen. Was natürlich verwerflich ist. Aber das merkt man immer wieder. Das merkt man in vielen Familienprozessen. Und auch am eigenen Leib habe ich das erfahren, dass das Jugendamt nicht unbedingt Väter mag. Erklären kann ich mir das nicht. Es war halt immer so, die werden als Zahl Vater degradiert. Ich wusste das vor, deswegen konnte ich dagegen steuern und hatte die Kinder halt bei mir. Auch das Jugendamt hat aber jahrelang gekratzt und versucht, halt diese Gegebenheit umzukehren. Allein schon, damit ich zahle, Mutter halt das Geld kriegt, das Jugendamt fein raus. Du merkst also auch in vielen Familiengerichten, dass gerade in den unteren Gerichten, so unterhalb, dass eigentlich so erst bei den Oberverwaltungsgerichten höher, auch recht gesprochen. Das heißt also, viele Urteile werden wieder gekippt, weil sie einfach nicht unbedingt der Rechtsauffassung Deutschland entsprechen. Das finde ich schon relativ krass in der Hinsicht. Okay, aber wenn dann natürlich dann sagt, dass die Jugendämter im Prinzip den Kommunen unterstehen, dann wundert es dann ja auch nicht mehr so sehr, dass dann natürlich in den Bereichen, wo eine Heimunterbringung tendenziell eher möglich ist, weil einfach ein Heim vorhanden ist, die dann auch eher genutzt wird, ne? Ja, also schlimm ist da eigentlich nur daran, dass, ich sag mal, so ein Heimaufenthalt ungefähr das Zehnfache von so einer Jugendhilfe kostet. Die Städte sind immer am Weinen und am Schreien. Die geben jedes Jahr mehr für den Bereich Jugendhilfe und Heimunterbringung aus. Aber seltsamerweise wird da nie hinterfragt, warum in vielen Sachen eigentlich die Heimunterbringung vor der Jugendhilfe passiert. Also normalerweise hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, erst lange helfen und wenn es dann halt gar nicht klappt und so weiter. Und hat aber, ich weiß nicht, in weiser Voraussicht oder man könnte ja auch böse Sachen unterstellen, irgendwann mal das Kindeswohl, diese Gesetzgebung mit reingebracht von, ja, so ein Begriff, der nicht definiert ist, ist halt ein Begriff und jeder stellt sich da was Schönes drunter vor. Wenn ich sage, das Kindeswohl ist gefährdet, hat das Jugendamt alle Rechte, die letzte Zeit immer mehr. Gerade im Sinne, es sind halt verschiedene Fälle aufgetaucht, wo Kinder halt gestorben sind, verwahrlost sind und so weiter. Da hat der Staat gesagt, oh komm, wir geben dem Jugendamt jetzt mehr Rechte, Kindeswohlgefährdung, Kind weg. Verschwiegen haben die aber in diesen Fällen eigentlich, ich weiß nicht, ob es 100% sind, aber weit über 90% der Fälle waren dem Jugendamt schon bekannt und ja, viele sagen, die wurden kaputt gefördert. Ne? Also da wurdest du von einer Einrichtung zur anderen therapiert und nie als Gehalt entlassen und ja, die Mühlen haben dich zermalt und irgendwann mal sind die Eltern dann ja zum Äußersten gegangen oder haben es verwahrlost oder waren überfordert oder was auch immer. Man kann es also nicht sagen, dass die Eltern schuld sind. Meistens ist es, muss man den Staat, also gerade den Jugendämtern, den schwarzen Peter zuschieben. Ja gut, was so bei mir jetzt so von ganz außen vor aber auch ankommt, ist, dass in den Jugendämtern aber auch einfach viel zu wenig Leute da sind, oder? Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Also in jedem Jugendamt sind zu wenig Leute da. Und man kann jetzt auch sagen, schickt mehr rein, dann klappt es besser. Viele sagen, das kostet viel. Nein, das kostet sogar weniger. Es gibt also viele Fallstudien, wo Städte in Anführungsstrichen sich das angetan haben und wirklich den Sozialschlüssel erhöht, also den Personenschlüssel erhöht haben, also mehr Leute ins Jugendamt eingesetzt werden, mehr in Richtung Jugendhilfe gegangen sind und dadurch Millionen gespart haben. Ja, warum sind die Jugendämter denn auch immer so überlastet? Guck mal, das Jugendamt hat, ich sag mal so gefühlte mindestens 50% damit zu tun, sich um irgendwelche Scheidung- und Sorgerechtsdebatten zu kümmern. Es sind so Sachen, so, ja, fragt das Jugendamt, die Mutter geht zum Jugendamt und muss der Jugendamt vor Gericht aussagen und diese Sachen alles. Da setzt das Jugendamt extrem viel Energie rein, muss sie ja auch, ist ja auch teilweise verpflichtet so. Dagegen hat die AG Familienmodell ausgearbeitet, um erstmal das Jugendamt erstmal rauszuhalten aus diesen ganzen Sorgerechtsstreitigkeiten, weil wir haben immer wieder Fälle, wo es zu einer gewissen Aufrüstung kommt. Das heißt, Leute trennen sich, klar, die sind nicht glücklich miteinander gewesen, einer ist fremdgegangen, hat irgendwie nicht geklappt, was auch immer alles passiert ist. Dann geht einer zum Anwalt, der Anwalt sieht natürlich nur sein Geld, der kriegt am meisten, wenn er vor Gericht geht. Der wird natürlich dann erstmal so ein bisschen angestachelt und alle Möglichkeiten ausgenutzt, gerade in Richtung Frau, weil die hat mehr Rechte, die hat auch ein paar Paragraphen in Deutschland, die zugunsten der Frau ausgeführt sind. Und da setzen die natürlich an. Das Jugendamt denkt auch, ja, wenn wir den Vater jetzt im Endeffekt als Zahlverhalter nehmen, sparen wir wieder Geld. Wir brauchen keinen Unterhaltsvorschuss zahlen. Und das sind so viele Rahmenbedingungen, die im Endeffekt einfach dazu führen, dass vielleicht noch der gute Wille nach der Scheidung, der noch da war, irgendwie kaputt gemacht wird. Und hinterher können die sich gar nicht mehr leiden und es geht immer Rücken der Kinder. Und da hat die AG-Familie gesagt, wir wollen in unserem Sorgerechtsmodell die Kinder oben stellen. Und nicht die Eltern. Das heißt also, die Kinder sind im Vordergrund. Da gibt es ja auch dieses besagte Kochner-Modell, das ja auch in dieser Richtung arbeitet, dass das Gericht des Kindes wohl nicht so begreift wie der Staat, sondern das Wohl des Kindes im Fokus sind und danach die Eltern beurteilen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ein Elternteil den Umgang vereiteln will und solche Sachen alles. Das soll immer durch Gespräche und alles geklärt werden und da sollen die Eltern auch darauf hingewiesen werden, dass es Konsequenzen hat. Hat es in Deutschland so nicht. Im Normalfall, also im Normalfall als Frau, sagst du, ich will mit dem Vater nicht reden, das Gericht sagt, ja, die beiden können sich nicht einigen, okay, Mutter kriegt Kind, Vater muss. Das ist so diese 90%-Klausel, die in Deutschland läuft. Und auch da hat die AG Familie relativ viel ausgearbeitet und gesagt, wir möchten das später anders haben. Ja, was möchten wir da später anders haben? Also, was möchten wir anders haben? Wir haben ein Modell aufgebaut, dass erstmal die Eltern aus diesen ganzen krassen Scheidungskrieg ausgehalten werden, weil erstmal den Eltern durch Gespräche klargemacht werden muss, dass wir Wohle des Kindes handeln. Wohle des Kindes heißt nicht zum Beispiel irgendwo hinziehen oder das Kind aus einer sozialen Gemeinschaft rausreißen. Alles das Wohl des Kindes ist, da wo es jetzt ist, soll es bleiben. Das Kind hat ein soziales Umfeld, hat vielleicht auch soziale Eltern, Schwiegereltern, Nachbarn und was auch immer als soziale Elternteile gilt. Liebgewonnen, gewöhnt, dann streiten sich die Eltern und plötzlich wirst du aus diesem sozialen Umfeld rausgerissen. Das ist eine Sache, die wir gar nicht wollen. Wir wollen also in der Hinsicht, dass der Lebensmittelpunkt des Kindes bleibt, ob der Vater oder die Mutter in der Hinsicht im Endeffekt das betreuende Elternteil ist, ist egal. Wir möchten das Idealmodell von 50% haben, also 50% der Betreuungszeiten beziehungsweise 50% der Kosten sollen halt von jedem biologischen Elternteil getragen werden. Das ist natürlich ein Idealbild, was so relativ selten funktioniert. Aber es gibt in der Psychologie des Menschen eine Sache. Wenn ich dir sage, ich nehme das Kind, du zahlst, stößt man eindeutig auf Ablehnung. Wenn ich aber sage, du kannst jetzt auswählen, wie schaffst du das mit deinem Büro, kannst du 50%, kannst du vielleicht nur 30%, okay, da muss natürlich in Erwägung ziehen, dass halt eine gewisse Geldtransferleistung passieren muss. Dann hast du eine Entscheidungsfreiheit und kannst ja das selbst auswählen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir wollen. Wir wollen durch Mediatoren relativ viel mit den Gesprächen der Eltern erreichen, dass die Eltern miteinander sprechen, was wir dann relativ schnell gar nicht wollen. Wir wollen das Jugendamt erstmal raushalten aus Scheidungssachen, Sorgerechtssachen. Das soll erstmal alles außergerichtlich ohne das Jugendamt geregelt sein. Geht natürlich nicht immer, klar. Aber es geht in sehr vielen Fällen und es geht definitiv in ungefähr 80-90% der Fällen, wenn es richtig gemacht wird, wenn ein Mediator da ist, der auch nur des Kindes im Blick hat und solche Sachen. Also es gibt vielstufige Modelle, die die Eltern halt nutzen können, miteinander reden und halt auch den Eltern gesagt wird, das dürft ihr nicht. Und wenn jetzt irgendein Elternteil zum Beispiel sagt, ja, ich möchte jetzt mit meinem Kind wegziehen, dann sage ich immer, wegziehen darfst du gerne, aber das Kind hat einen sozialen Mittelpunkt und da soll es gefälligst auch bleiben. Und wenn du unbedingt wegziehen musst, dann musst du halt in Erwägung ziehen, dass das Kind zum anderen Elternteil kommt. Und wir haben auch eine Position, wir sagen immer, das Wegziehen der Eltern sollte auch die Kosten für den Umgang tragen müssen. Weil heutzutage gibt es nämlich eine Sache, die viele, ja, vorwiegend Frauen, auch Männer, aber vorwiegend Frauen machen, die ziehen gerne weit weg, um dadurch eine gewisse Umgangsvereitelung hervorzurufen. Und wenn du gerade dann noch das Pech hast, Hartz-IVer zu sein, also Hartz-IV-Leistungen zu beziehen, bist du gearscht. Du hast also im Endeffekt keine reelle Chance, wenn du nicht irgendwo Geld auftreibst, dein Kind zu sehen. Und im Endeffekt fließen nur Mittel, wenn du es gemacht hast. Also die vorfinanzieren nicht irgendeine Reise und dies und jenes, glauben die dir alle nicht. Die wollen also, ach, sie sind gefahren, wir geben denen das Geld. Woher sollen die armen Leute ihr Geld auftragen? Naja, es gibt also relativ viele Sachen, wo wir anders ansetzen, wie das zurzeit jetzt ist. Also wir haben uns relativ stark an diesem Kochner Modell angegliedert und haben, oder einen Satz, den habe ich mal dazu geprägt, da habe ich mal gesagt, mit Geburt eines Kindes haben die Eltern, beide Eltern, ein einziges Grundrecht verloren, nämlich das Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Handeln. Sie müssen immer als Erste an die Kinder denken und dann dürfen sie an sich denken. Yoshi-Bär, ich finde, das ist ein total tolles Schlusswort. Ich würde ganz gern, glaube ich, für heute einfach erstmal Schluss machen. Das ist ein Riesenthemenkomplex, wo wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden könnten. Ich glaube aber, für den Hörer ist es einfacher, wenn wir hier jetzt erstmal Schluss machen. Ich würde mich aber unheimlich freuen, wenn wir da in den nächsten 3-4 Wochen nochmal einen Termin finden, wo wir einfach nochmal ein bisschen weiter quatschen und einfach nochmal hören, was die AG Familie denn sonst so macht. Ja, gerne. Also wir haben viele Themengebiete, wo ich halt genauso lange drüber reden könnte, wie über allgemeine Sachen. Und gerade Sorgerecht und solche Sachen, da haben wir uns also extrem lange mit beschäftigt. Und da hatten wir auch mal den Engel zu. Die lief auch, glaube ich, 1,5 Stunden. Und ich habe das Themengebiet auch gerade erst mal angerissen. Ja, glaube ich, das ist ja auch riesig komplex und wahnsinnig viel, was man da erzählen kann. Möchte ich auf jeden Fall gerne weiter verfolgen, wenn du Lust hast. Ich kann mir vorstellen, unsere Hörer sind da auch dran interessiert. Von daher sollten wir da auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, nur für eine Sitzung sind knapp 40 Minuten erstmal genug. Oh, 40 Minuten und ich habe mich gerade warm geredet. Okay, ja, ich hoffe auch mal, dass die eigene Familie ein bisschen mehr Resonanz in der Piratenpartei erfährt, weil es war schon schwer genug, überhaupt erstmal ein Gehör zu finden, weil Piratenpartei und Familienpolitik nicht unbedingt für viele Leute so ein Hergedanke ist. Die denken immer, das passt nicht zusammen. Auch wenn wir eigentlich immer eine piratige Familienpolitik schon in unserem Grundsatzprogramm drin haben, haben es viele einfach noch nicht mitbekommen. Ja, schade eigentlich. Da kann man ja eigentlich nur noch mal alle Hörer dazu auffordern und ermuntern. Schaut doch einfach mal rein, was die AG Familienpolitik so macht. Guckt, ob ihr euch da einbringen könnt, ob ihr da unterstützen könnt. Und wäre eine prima Sache, denke ich. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich werde jetzt auch Schluss machen und hoffe mal, auch auf diesem Podcast eine gewisse Resonanz zu bekommen, weil ich habe eigentlich immer gerne konstruktive Kritik in der Sache, dass ich mich argumentativ auch verbessern kann. Gut, alles klar, Yoshi Bär. Dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüss. Ja, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter. @Krähennest mit AE.